die Braunschweiger. Böhren ist Heben. Kolüt ist der große Brachvogel. Fagelbund ist der Vagabund. Lütjen ist Ludwig. Masch ist die Marsch bei Celle. Hanjökel ist Unfug. Dietweg ist ein Volksweg, ein unbefestigter Weg. Holster ist eine Umhängetasche, eine Jagdtasche. Krüppelfuhre ist eine verkrüppelte Kiefer. Prahlen, überlaut reden. Vertoddert, verwickelt. Brägenschöpen ist Schädelbrummen. Beißt ist ein Biest. Muttergriebsch ist scherzhaft für Hebamme. Halbe Türe ist die Seitentüre von halbe, die Seite. Dümpeln bedeutet dämpfen oder würgen. Griebto heißt greif zu, ein alter Hundename.